tatsächlich, Punkt 9 Uhr, dass ich das nochmal erleben darf. Ich darf pünktlich anfangen nach der Morgencrew. Hier ist 104.6, Stefan Ofirowski und hier geht die nächste Stunde los mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Natürlich ist der Honi Hani unterwegs auf den Straßen Berlins. Das alles bei Berlins neuem Sender für Musik. London Beach and I've been thinking about you. Es ist 8:08. Der RTL Moneyman. Von 6 bis 18 Uhr verschenkt der RTL Moneyman jede Stunde 100 Mark in bar für die richtige Antwort auf seine Frage: Welchen Radiosender hören Sie am liebsten? Der RTL Moneyman ist in diesem Moment wieder irgendwo in Berlin unterwegs. In Siemensstadt marschiere ich durch die Gegend mit meinen neuen Schuhen. Das vergaß ich heute Morgen zu sagen, dass ich ja neue Schuhe habe, ja. Und somit läuft sich das viel besser, nicht? Eine Frage an Sie: Welchen Radiosender hören Sie am liebsten? 104.6. RTL. Ja, und warum? Ja, es ist immer tolle Musik. Rundum, das hast du auf anderen Sendern also sehr selten. Aha. Sie haben jetzt 100 Mark gewonnen, wissen Sie das? Ja, das finde ich aber nett. Ja, ich bin der RTL Moneyman. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Monika. Monika, ich freue mich für Sie. Schönen Dank. 104.6 RTL. Got this in pocket. Gunpowder, I am gonna use it. Intention, I'm feeling massive. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so. Die Schuhe vom Moneyman noch ein bisschen gequietscht haben. Er wird die Chance haben, sie einzulaufen. Denn auch heute ist er wieder bis 18 Uhr unterwegs und verteilt seine Hunnis auf den Straßen Berlins. Also vergessen Sie nicht die richtige Antwort. 104.6 RTL. Look into my eyes. You will see what you mean to me. Search your heart. Tell me. RTL? Ja, RTL. Der neue Sender, über den jeder spricht. 104.6 RTL. Das war Seal mit Crazy. Ja. Er ist unterwegs in Berlin. Auf den Straßen, in den Geschäften, in Bussen, in der U-Bahn, vor Ihrer Haustür. Es ist der RTL Moneyman. Der RTL Moneyman. Mit Taschen voller 100-Markscheinen. Und überall, wo er auftaucht, stellt er nur eine Frage. Welchen Radiosender hören Sie am liebsten? Die Antwort, die Sie brauchen, um einen dieser 100-Markscheine zu bekommen, ist 104.6. RTL. 104.6. RTL. Berlins neuer Sender. Für die größten Hits der 70er, 80er und 90er. 104.6. RTL. 104.6. RTL. 104.6. RTL. Sandra gepflegt von Kopf bis Fuß. 10 Jahre Sandra Beauty Shop. Für die moderne, anspruchsvolle Frau. 10 Jahre Sandra Beauty Shop. Einkaufen ohne Schwellenangst. 10 Jahre Sandra Beauty Shop. Jetzt 12-mal in Berlin. 10 Jahre Sandra Beauty Shop. Ganz Berlin gratuliert herzlich zum Geburtstag. Gleich 9.22 Uhr. Weiter geht's mit den größten Hits der 70er, 80er. Und 90er gleich. I Wanna Sex You Up von Call Me Bad. Anschließend Prove Your Love von Taylor Dane. Und das hier ist Bob Seger und The Silver Bullet Band. Fire Lake. Who's gonna ride that chrome three-wheel? Who's gonna make that first mistake? Who wants to wear? Get on stop to the tick tock, get on stop to the tick tock, get on stop to the tick tock, get on stop to the Sender für Musik. 104.6. Wenigstens gewahrt, oh, zu einer betrogenen Nacht. Hey, ich will Alter, Herbert Grönemeyer war das, 9 und gleich 37. Musik von Snoopy. Um Hunde geht's auch in der folgenden Meldung. Die indonesischen Polizeihunde sind unterernährt, ihre Ausbilder hingegen deutlich übergewichtig. Jawohl, diese Diskrepanz prangelte der Polizeichef des Landes an. Es sei doch etwas merkwürdig, dass die Hunde zu dünn seien, obwohl für ihre Ernährung genau der doppelte Betrag zur Verfügung stehe, wie für die der Hundeführer. Umgerechnet etwa 3 Mark sollen pro Tag pro Hund aufgewendet werden. Also 1,50 Mark nur für die Hundeführer. Das ist natürlich auch ein bisschen knapp. Ne? Umgerechnet etwa, nee, das hatten wir doch schon. Achso, das müsste eigentlich reichen. Umgerechnet etwa 3 Mark sollen pro Tag für einen Hund aufgewendet werden. Mehr als genug, um einen deutschen Schäferhund fit zu halten. Das meinte der Chef, der zugleich auf das deutlich sichtbare Übergewicht der Hundeführer hinwies. Wir finden, das ist ein dicker Hund. Der Polizeichef von Indonesien ist übrigens ein ganzer Kerl. Dank Papi. Hier ist noch was über Hunde. Die Fletcher-Dent-Forschung rät. Zweimal täglich Hauerpflege schützt auch Ihren Vierbeiner vor Parodontose und Karies. Machen Sie den Wadentest. Fletcher-Dent. Damit Ihr Pitbull auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Stefan auf Birowski. 104.6 RTL. Die größten Hits der 70er. Neuer Sender für Musik. 104.6 RTL. Sing with you. RTL-Programm ist ein Originalsound. Jedwede Kopie des Programms oder einzelner Programmteile ist verboten und gibt tierischen Ärger. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Yeah. Lenny Kravitz und It Ain't Over Till It's Over. Es wird gleich 10 vor 10 werden. Don't Answer Me vom Alan Parsons Project und anschließend Send Me an Angel von den Scorpions gibt es nach den Nachrichten. 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der Redaktion mit Christoph Lemmer. Morgen, Offi. In einer knappen Woche beginnt in Madrid die Nahost-Friedenskonferenz, der gründlichste und erfolgversprechendste Versuch, die seit 1948 ununterbrochene Auseinandersetzung zwischen Arabern und Israel zu lösen. Friedenssehnsucht nach dieser langen Zeit gibt es auf allen Seiten auch bei der PLO, sagt jedenfalls Abdallah Franji, PLO-Bevollmächtigter in Deutschland. Kriegen wir diesen Staat, kriegen wir den Frieden. Können wir auch Frieden mit den Israelis schließen? Auf beiden Seiten gibt es aber auch Störfeuer von Extremisten. Radikale Araber und Palästinenser drohen mit Anschlägen und verlangen wieder Krieg. Und in Israel gibt es heftigen Streit mit den religiösen Parteien, die Konferenz in Madrid total ablehnen. Zoff in der Regierung in Tel Aviv verursachte auch Ministerpräsident Yitzhak Shamir, der anstelle des ursprünglich vorgesehenen Außenministers David Levy die israelische Delegation anführen will. Levy erklärte daraufhin, er selbst wolle dann lieber gar nicht an der Konferenz teilnehmen. Die jugoslawische Bundesarmee nimmt jetzt auch die Altstadt von Dubrovnik unter Beschuss, so die Berichte von EG-Beobachtern aus der Adriaküstenstadt. Getroffen worden sind die Altstadtmauer, der Minceta-Turm und zahlreiche andere Bauwerke, meldet der kroatische Rundfunk. Noch sind 60.000 Menschen in der Stadt, zumeist Frauen und Kinder. Dubrovnik ist seit Wochen ohne Strom und Wasser, die Versorgung mit Lebensmitteln wird knapp. In Berlin müssen mehr Werkswohnungen gebaut werden, das fordert der Präsident des Mieterbundes, Gerhard Jahn. Der Berliner Morgenpost sagte er, genauso wie Unternehmen ihren Mitarbeitern Parkplätze zur Verfügung stellen, sollten sie ihnen auch mehr Wohnungen bauen, das schaffe obendrein Arbeitsplätze. Die Rückkehr Erich Honeckers ist angeblich beschlossene Sache. Ein Vertreter aus dem russischen Justizministerium, Wladimir Goriev, sagte, die Abreise Honeckers sei geregelt. So jedenfalls zitierte die sowjetische Nachrichtenagentur TASS den Russen. Ein Datum für die Überstellung des früheren DDR-Staatschefs nannte Goriev nicht. Gerhard Naiber, früherer Vize-Stasi-Minister, sagt heute im Mauerschützenprozess aus, er soll die Hintergründe für den Schießbefehl an der Mauer schildern. Gegen Naiber läuft ein Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft. Er soll die terroristische Rote Armee-Fraktion unterstützt haben. 104.6 RTL, immer 10 Minuten früher auf den Punkt informiert. Wetter- und Verkehrsreport gleich. Bleiben Sie dran. 9:52 Uhr, die offizielle RTL Berlin, Temperatur 4 Grad, es ist wolkig und der Wind aus West erreicht maximal die Stärke 2. Der Radarschirm der FU zeigte um 9 Uhr keinen Regen. Die Aussichten tagsüber ist es wechselnd, zum Teil auch stark bewölkt, aber es gibt nur vorübergehend Regen. Die Temperatur steigt bis zum Mittag auf 10 Grad, der Wind ist schwach bis mäßig und kommt aus West bis Nordwest. Der RTL Verkehrsreport mit Dirk Stiller. Stadtgebiet Pankow, das Rechtsabbiegen aus der Johannes-R.-Becher-Straße in die Mühlenstraße ist bis 15 Uhr nicht möglich. Umleitungsempfehlung über Kreuzstraße, Wollangstraße und Florastraße. Weißensee-Heinersdorf. Die Rotenbachstraße ist Höhe Prenzlauer Promenade in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Spandau in der Segefelder Straße steht Höhe Galenstraße, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. 2 Monate wird hier gebaut, der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Und Brandenburg, A2 Berlin, Richtung Berlin, zwischen Cäsar und Wollin, Sperrung des rechten Fahrstreifens wegen eines liegen gebliebenen LKWs. Berlin, Deutschland, Weltnachrichten und Wetter wiederum, 10.50 Uhr. way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Send me an angel. Da ist er schon. Naja, fast jedenfalls. 10 Uhr, 2 Minuten, 104.6 RTL. Hier ist Stefan Ofirowski und hier ist die nächste Stunde mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Aha. Außerdem ist der Moneyman unterwegs. Gleich wieder auf Berlins Straße und will seinen Honig loswerden bei Berlins neuem Sender für Musik. RTL.